Wir wollen Jesus Christus die Ehre geben für sein wunderbares Handeln, für seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe und dafür, dass er ein Gott ist, der Gebete erhört. Das Thema des heutigen Nachmittags ist ein eigenartiges Thema. Ich hoffe, Sie haben noch nie darüber etwas gehört. Inhaltlich vielleicht schon, aber als Thematik noch nicht. Die kosmische Bedeutung des Gebetes. Die kosmische Bedeutung des Gebetes. Ich teile gerne den gesamten Gebetsbereich in drei Teile ein. Erstens in eine persönliche Dimension des Gebetes. Da geht es um meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dann die missionarische Dimension des Gebetes. Da geht es um Menschen, um Erweckung, um eine Stadt, um Völker, um Völkergruppen. Das ist die missionarische Dimension des Gebetes. Und dann die kosmische Dimension des Gebetes ist das, was beides eigentlich beinhaltet, die Auswirkung hinein in die kosmischen Räume, in den Himmel, aber auch in die Räume der Finsternis, in die gefallene himmlische Welt, in die Bereiche der Dämonen, in die Bereiche der Geister und Geistermächte. Das ist die kosmische Bedeutung des Gebetes. Jedes echte Gebet, wenn es aus dem ganz Persönlichen oft hinausgeht, in den missionarischen Bereich, wo wir also um Menschen ringen oder wo wir um Erweckung beten, ist immer auch ein Gebet, das die Mächte interessiert, die Engel, aber auch die Dämonen. Gott, klar, aber auch Satan. Und damit müssen wir rechnen. Ich möchte Ihnen zunächst einen biblischen Text nicht nur lesen, sondern kurz erzählen und dann auch entscheidende Verse aus diesem biblischen Text lesen, und zwar aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, wird uns berichtet, wie Elisa mit seinem Prophetenschüler Gehasi in große Schwierigkeiten kommt. Der Aramäerkönig hat wieder einmal ein Heer anlaufen lassen gegen Israel. Und er hat saubere Strategien entwickelt, um dieses kleine, schon zerschlagene Heer der Israelis in einen Hinterhalt zu locken, um sie dann endgültig zu vernichten. Aber eigenartigerweise ging die Sache immer schief. Jede Strategie, jeder Plan wurde vernichtet, und zwar in der Weise, dass der König von Israel nie in eine solche Falle gegangen ist. Das kann beim ersten Mal ja Zufall sein, beim zweiten Mal ja auch noch, aber beim dritten Mal wird man schon hellhörig, man fragt sich, was ist da eigentlich los? Warum gelingt es nicht, diesen König von Israel mit seiner Mannschaft in einen solchen Hinterhalt zu locken? Hat er eventuell die Pläne erfahren? Gibt es einen Spion, der ihm das mitteilt, was hier unter Generälen oder Hauptmännern im Geheimen gesprochen wird? Und so hat der Aramäerkönig seine Generäle kommen lassen und hat sie ganz offen angesprochen: Ist unter euch ein Verräter? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Daraufhin ist einer der Hauptleute zu dem König hingetreten und hat gesagt: Nicht also, mein Herr König. Das ist Luthersprache. Also nicht, es ist nicht so, sondern es gibt da ein Geheimnis. Es gibt in Israel einen Propheten, der sieht, was du auf deinem Lager im Verborgenen denkst und sprichst. Der weiß alles ganz genau. Vor dem ist alles offen. Und der verrät deine Pläne an den König. Darum geht's schief. Daraufhin hat der Aramäerkönig seine Strategie geändert, logischerweise. Er hat gesagt, wenn wir den Typen kriegen, dann haben wir längst gewonnen. Dann ist der Feind, der eigentliche Feind, besiegt. Und er hat erkunden lassen, wo Elisa ist. Der war zur Zeit in Dodan, einem kleinen Ort. mit seinem Prophetenschüler. Und über Nacht hat der Aramäerkönig dieses kleine Dorf umstellt mit seinem Heer. Und als am Morgen der Prophetenschüler Gehasi aufsteht, um einige Kniebeuge auf dem Dach zu machen oder sowas, oder Liegestützen, erschrickt er zutiefst. Denn er sieht, wie der ganze Ort umstellt ist vom Heer des Feindes. Und er stürzt ins Haus zurück und er geht zu Elisa und sagt zu ihm, wir sind verlorene Leute. Der ganze Ort ist umstellt vom Feind. Elisa aber ist unwahrscheinlich ruhig. Ihn regt das überhaupt nicht auf. Der atmet dreimal kurz durch und dann sagt er zu seinem Prophetenschüler, fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das war für Gehasi ein absoluter Rätselsatz. Der guckt sich um, wo ist denn da jemand? Der sieht nur sich und er sieht nur den Propheten. Und als der Prophet Elisa merkt, dass sein Schüler das nicht checkt, hat er ihm nicht erklärt, was los ist, sondern er hat gebetet. Er betete, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her, ein gewaltiges Heer Gottes, umlagerte den Ort um Elisa her. Also durch geöffnete Augen erkannte mit einem Mal Gehasi, was Sache ist. Er erkannte, was eigentlich los ist. Er durfte hineinsehen in die vierte Dimension. Und er sah dort, in der vierten oder fünften Dimension, er sah dort ein gewaltiges Engelheer. Das war ermutigend für ihn. Er wusste, wir werden nicht in die Hände des Feindes fallen. Aber hören Sie bitte genau zu, was Elisa gesagt hat. Elisa hat gesagt, fürchte dich nicht, denn derer, die bei uns sind, sind mehr. Noch einmal, was waren das für derer, die bei Elisa waren? Was waren das? Engel. Aber er sagte auch, als derer, die bei ihnen sind. Was waren denn das für derer, die bei dem Feind waren? Das waren Dämonen. Eindeutig. Da prallte in der unsichtbaren Welt Licht und Finsternis aufeinander. Auf der einen Seite Dämonen mit dem Aramäerkönig, auf der anderen Seite Engel mit Elisa. Und das war der Kampf im eigentlichen Bereich. Dämonen gegen Engel, Engel gegen Dämonen. Aber Elisa hat gesagt, derer sind mehr, die bei uns sind. Die Dämonen waren schwächer als die Engel. Ich habe diese Geschichte Ihnen zunächst einmal berichtet, um Ihnen von der Bibel her an einem Bereich zu zeigen, dass es das gibt. Und dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich erträumen lässt. Das ist nicht von mir, das ist von Shakespeare. Der war gar kein Christ. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Und genau von diesen eigenartigen Dingen zwischen Himmel und Erde möchte ich heute etwas sagen. Ich werde Sie heute etwas hineinblicken lassen in die Seelsorge. Ich bitte, dass Sie mit diesen Dingen nicht hausieren gehen. Gehen Sie mit Perlen nicht um, so dass Sie sie vor die Schweine werfen. Ja? Also Dinge, die in der Seelsorge erlebt werden, können im seelsorgerlichen Rahmen wie hier weitergegeben werden, gehören aber nicht auf St. Pauli oder irgendwo anders hin ins Geschäft, sondern das ist eine Sache, die ich Ihnen mitteile, damit Sie auch erkennen, worum es geht. Ich habe in meinem Leben einen Befreiungsdienst erlebt, der für mich eigentlich grundlegend war für die Erkenntnis, was in der unsichtbaren Welt eigentlich vorgeht. Und diesen Befreiungsdienst möchte ich Ihnen einmal sehr deutlich schildern. Eines Tages kommt ein Anruf, ein junger Mann am anderen Ende der Leitung mit einer sehr bewegten Stimme fragt, ob er mich besuchen darf. Er habe schreckliche, dämonische Angriffe, jeweils am Abend ungefähr gegen 9 Uhr. Und er weiß nicht, wie er damit fertig werden soll. Er sagte auch, er sei erst seit einigen Tagen so. Ich erkundigte mich am Telefon. Er berichtete, dass er 4 Tage zuvor von einigen Männern zu einer Party eingeladen wurde. Es war aber eine spiritistische Sitzung, das wusste er nicht. Und in dieser spiritistischen Sitzung wurde dieser junge Mann ohne seinen Willen als Medium gebraucht. Er fiel in Trance, wachte erst am Morgen um 4 wieder auf und zwar zu Hause in seinem Bett. Er wusste nicht, wie er nach Hause gekommen war, er wusste überhaupt nichts. Er wurde also als Medium gebraucht. Und nun geschah jeden Abend genau um die Zeit, 9 Uhr, genau 10 nach 9, geschah es, dass er Stimmen von outside, von außerhalb hörte, Stimmen, die immer näher auf ihn zukamen und die ihn bedrängten, irgendetwas zu tun, was widersinnig war, was auch gefährlich war. Beim ersten Mal haben diese Stimmen ihn bedrängt, das Waschbecken zu zerschlagen mit einem Hammer. Das hat er getan. Beim zweiten Mal, am zweiten Abend, haben die Stimmen ihn bedrängt, auf eine Müllhalde zu gehen und sich dort am Körper mit Glasscherben zu ritzen. Und er bekam keine Ruhe, bis er gegen 9:30 Uhr auf die Schutthalde ging und dort nach Glasscherben suchte. Und am dritten Abend haben die Stimmen ihn aufgefordert, seinen Zimmernachbarn die Pulsader aufzuschneiden, während er schlief. Das hat er auch getan. Er ist nur nicht durchgekommen. Und das hat ihn unheimlich erschreckt, als er wieder zu sich kam. Es war alles in einer Art Wahnvorstellung mit den Stimmen vom Outside, dass er gar nicht anders konnte. Und da kam der Anruf. Ich habe ihm gesagt, komme bitte sofort. Der Weg, 20 Kilometer, er fuhr mit der Bahn. Er stand gegen Nachmittag um 3 Uhr am Bahnhof und verlor die Orientierung. Er wusste nicht mehr, wo ich wohne, obwohl er fast jeden Samstag zu unserem offenen Abend kam, der in unserem Haus stattfand. Aber er verlor die Orientierung. Er hat dann in seiner Verzweiflung alles durchgegriffen, entdeckte einen Zettel mit einer Telefonnummer. Es war die Nummer einer Mitarbeiterin aus unserer Gemeinde. Die rief er an, die holte ihn mit dem Auto ab, brachte ihn in unsere Kirche. Dort trafen wir uns, die Mitarbeiterin war dabei. Ich habe mir das alles angehört. Dann habe ich gesagt, wir werden jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du etwas Eigenartiges empfindest, dann teile es uns bitte mit. Aber so weit kam es gar nicht. Nachdem ich den ersten Satz gesprochen hatte, ich hatte die Augen halb geöffnet, ich guckte, bei sowas muss man immer ein bisschen aufpassen, sehen, was sich ereignet, sah ich, wie dieser junge Mann wie von einer riesigen Faust von der einen Seite der Kirche zur anderen gedrückt wurde, schreiend, hat er die Tür aufgerissen und jagte davon. Wir trafen ihn dann nach ungefähr einer halben Stunde in einem alten Friedhof hinter einer Grabmauer. Dort zitterte er und wir haben ihn wieder zurückgebracht. Er war an diesem Tag nicht mehr ansprechbar und ich konnte mit ihm eigentlich nichts mehr tun. Ich habe am Abend einen Mitarbeiter angerufen, einen mehrfachen Millionär, einen sehr, sehr nüchternen Mann, der genau an dem Ort wohnte oder wohnt, heute noch wohnt, wo jener junge Mann zu Hause war. Und ich erzählte ihm dieses Erlebnis. Und er sagt, also du weißt, ich bin nüchtern, ich glaube der Sache nicht, das ist alles gespielt. Ich kenne seinen Vater, der arbeitet bei uns im Geschäft, der macht auch so ein Theater. Das ist alles gespielt, aber ich sage, wir müssen das rauskriegen, ob das echt ist. Wir können den Jungen nicht hängen lassen. Er sagt, okay, wir werden einen Test machen. Ich lade euch für morgen Abend ein zum Abendbrot. Wir treffen uns um 6 bei uns. Ich werde alle Ohren wegstecken und ich werde euch die Ohren wegnehmen. Keiner kann also an die Uhr gucken. Und dann werde ich testen, ob das stimmt mit dem 9:05. Und wenn dann so eigenartige Dinge passieren, dann müssen wir gucken, wie wir zurechtkommen. So war es auch. Wir saßen also beim Abendbrot, wir haben fröhlich miteinander gegessen und es war eine nette Plauderei. Keiner wusste, wie spät es eigentlich war, bis zu dem Augenblick, als der junge Mann, der auf einer Couch, auf einer sehr massiven Couch saß, sehr unruhig wurde. Die Couch stand so weit von der Wand weg, dahinter war ein großes Fenster. Er drückte die Couch angstvoll langsam an die Wand, seine Augen wurden glasig und dann zeigte mir der Mitarbeiter die Uhr. Es war genau 8:50. Und da wurde uns schon klar, da steckt etwas Echtes dahinter. Und dann habe ich etwas getan, was ich bis zu diesem Augenblick eigentlich nicht wieder getan habe. Ich habe im Namen Jesu diesem jungen Mann geboten, gesagt, dass er uns jetzt alles berichten soll, was er sieht und hört. Und dann war er mit glasigen Augen dort auf der Couch. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben etwas mitbekommen von der Realität der Dämonen. Er berichtete, wie 3 Dämonen, also zunächst einmal hörte er nur Stimmen vor der Tür. Und dann berichtete er, wie die Tür sich öffnete und diese 3 Dämonen, schauerliche Gestalt mit rotglühenden Augen und schwarzen, wilden, wirren Haaren, furchtbare Gestalten, seitdem ich Besessene erlebt habe, weiß ich, dass Dämonen schrecklich sind. Sie können das Gesicht eines Menschen dämonisch verstellen. Es kann sein, dass bei einem Befreiungsdienst das Kinn so weit vorrutscht, dass ein Mensch wie ein Dämon aussieht. Dass das Dämon im Hals stecken und der Hals und die Brust alles eins wird. Und mit dunkelblauen Flecken. Also ich begreife jetzt, dass Dämonen schauerliche Gestalten sind. Und genau so berichtete er sie, diese Gestalten, die immer näher kamen. Und dann sagten die Gestalten, diese Dämonen, etwas über uns. Und das haute genau hin. Die kannten uns. Das wusste der junge Mann nicht, aber die kannten uns. Und da wurde es uns schon unheimlich in diesem Zimmer. Und wir spürten es, dass es zu einem eigenartigen Kollaps kommen würde, wenn wir jetzt nicht eingreifen würden. Denn der junge Mann, der war schon ganz an der Wand, er war im Sprung durch das Fenster zu springen. Es war eine spannungsgeladene Atmosphäre und in diesem Augenblick griff ich ein, das heißt, ich habe im Namen Jesu diesen 3 Dämonen geboten, dass sie diesen Raum verlassen sollen. Und da erlebte ich etwas Zweites, was genauso eigenartig war. In diesem Augenblick drehte der junge Mann sein Gesicht, es ging ein Leuchten über sein Gesicht und er schilderte, wie 2 weiße Gestalten plötzlich sich zwischen ihn und die Dämonen gestellt haben. Und eine dieser Gestalten hat seinen Arm ausgestreckt und einer der Dämonen zerfloss zu Staub. Die anderen verließen den Raum. Sie haben draußen sich beraten, sie kamen noch einmal zurück. Es gab wieder einen Kampf zwischen Engel und Dämonen. Während ich im Namen Jesu geboten habe, ereignete sich dieser Kampf und diese ganze Sache endete an diesem Abend damit, dass der junge Mann zu sich kam und gesagt hat, Sie haben meine Hände berührt. Und da war er wieder ganz da. Er wusste gar nicht, was geschehen war. Er konnte hinterher nicht mehr sagen, was er erlebt hat. Er hatte nur noch den Eindruck, es hatte jemand ganz wunderbar und liebevoll seine Hände berührt. Das war's. Und ich bin an diesem Abend mit meinem Auto nach Hause gefahren. Das ist vielleicht schon 20 Jahre zurück. Ich bin an diesem Abend mit meinem Auto nach Hause gefahren und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für Engel gedankt. Ich konnte mit Engel gar nichts anfangen. Ich habe gesagt, ich brauche keine Engel, ich habe den Heiligen Geist. Ja. Aber an diesem Abend begriff ich, wozu Engel da sind. Wie Engel eingreifen in einen Kampf. Wie Engel hören, auf das Gebet oder auf das Gebieten der Kinder Gottes auf dieser Erde. Das ist eine Erfahrung aus 2 Dimensionen. Bitte schön. Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Ich bin Kriminalbeamter in Berlin, war für wenige Wochen Sektenbeauftragter der Kripo in Berlin. Mhm. Das liegt lange zurück. Mhm. Aha. Und habe gesprochen mit dem Kollegen aus dem alten Bundesland geführt. Aha. Und ich konnte immer nur sagen, das ist eine okkulte Belastung, das ist ganz was anderes. Kriminalbeamten, die nicht Christen sind, kann man von okkulten Belastungen eigentlich wenig sagen. Oder natürlich. Sagen. Natürlich. Was könnte man solchen Kollegen für einen Rat geben, die beispielsweise nun einen Täter haben oder ein Opfer, die so eine Geschichte erzählt? Die können ja nicht erwarten, dass der das glaubt oder einordnen wird als okkulte Belastung. Was wäre da möglich oder was könnte ich da beispielsweise? Also eigentlich kann man da nur zeugnishaft was weitergeben. Lehrhaft ist da gar nichts drin. Also wenn diese Dinge aufbrechen, dann, und wenn das auch zur Diskussion steht, dann kann man nur als Christ aufstehen und sagen, Leute, ich habe hier Erfahrung. Ganz persönliche Erfahrung gemacht. Und ich kann aufgrund meiner Erfahrung sagen, das sind keine Stories, die da jemand erfunden hat, sondern das sind handfeste, schauerliche Erlebnisse. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt diese Mächte der Finsternis und die pennen nicht. Die sind im Einsatz. Die stehen unter einem Diktat von der Spitze her. Da ist ein Kadavergehorsam bis zum letzten und geringsten Geist, der da herumschwirrt. Die haben alle ein Ziel von oben herunter diktiert bis zum letzten, worum es geht. Und das kann man also nur zeugnishaft weitergeben. Anders ist es wohl kaum möglich. Der war nicht gläubig. Der junge Mann war nicht gläubig. Ja, ja. Er ging in den offenen Abend von uns, aber er war nicht gläubig. Na, die Geschichte geht auch weiter, die erzähle ich jetzt nur nicht weiter, weil das zu weit führen würde. Aber er war nicht gläubig. Ja, ich wollte gerade sagen, die Geschichte geht weiter. Wenn Sie sie hören wollen, kann ich es Ihnen gerne erzählen. Wir hatten am nächsten Abend einen offenen Abend gehabt, am Samstag bei uns. Und ich war nicht ganz sicher, ob dieser junge Mann frei geworden ist. Und ich habe also Folgendes getan. Danke, ich habe die Hand gesehen. Ich habe dann Folgendes getan. Ich habe diesen Mann, bei dem wir gewesen sind, gebeten, sich neben den jungen Mann zu setzen. Ich habe einen Mitarbeiter informiert, einen jungen Mitarbeiter, und gesagt, wenn ich plötzlich vom Mikrofon weggehe, dann soll er den Abend weiterführen. Ob das mitten in der Verkündigung ist oder am Ende, er soll den Abend weiterführen. Ich erklärte ihm, warum. Und dann lief unser offener Abend, das war der Samstag, wie gesagt. Und es war genau so 8:50. Ich habe das schon ein bisschen beobachtet. Da kam diese Unruhe wieder und mein Mitarbeiter stand auf und ich auch. Ich verließ das Mikrofon und wir haben uns in die Garage, in mein Auto gesetzt. Ich sehe das noch heute genau vor mir. Wir saßen beide vorne. Er saß auf dem Rücksitz und er fiel wieder in eine Art Trancezustand und er berichtete in diesem Trancezustand wieder, dass er Stimmen hörte, aber es war diesmal anders. Es war eine Mauer zwischen ihm und diesen Dämonen. Und die Dämonen sah er nicht mehr. Also eine Mauer, die sich dazwischen geschoben hatte. Und die Dämonen reagierten auch ganz anders. Sie haben plötzlich gewinselt. Sie haben ihn gebeten, die Mauer zu berühren. Sie wollten ihn reich machen. Sie wollten ihn glücklich machen. Sie haben als das Blaue vom Himmel herunter versprochen, währenddem sie vorher sehr aggressiv waren, haben sie jetzt gebettelt. Und wir haben diesem jungen Mann gesagt, berühre die Mauer nicht, berühre die Mauer nicht. Wir gebieten wieder im Namen Jesu. Und während wir im Namen des Herrn Jesus Christus geboten haben, erzählte er, wie die Mauer immer weiter von ihm wegging, wie sie immer kleiner wurde, die Stimmen immer leiser und wie die Mauer schließlich am Horizont verschwand. Und wir hatten den Eindruck, jetzt ist er frei. Und ich habe dann mit meinem Mitarbeiter, mit ihm gesprochen und gesagt, ich denke, es ist jetzt eines entscheidend, dass du eine ganz bewusste Lebensübereignung an Jesus Christus vollziehst, dass du dein Leben jetzt mit allen Bereichen Jesus Christus auslieferst. Er muss in dein Leben kommen. Und genau das wollte er nicht. War zutiefst erschüttert. Er hat sich dagegen gewehrt. Er wollte es nicht. Wir konnten nur noch mit ihm beten, aber er war nicht bereit, sein Leben Jesus zu geben. Und wir haben dann genau das erlebt, was in der Bibel in Matthäus 12 geschrieben steht. 14 Tage später kamen Dämonen in sein Leben. Nicht nur einer. Und er musste in eine Irrenanstalt eingeliefert werden, und dort ist er heute noch. In Einzelzelle unheilbar. Es war kein Weg mehr, an ihn heranzukommen. Ganz furchtbar, der katholische Professor von Weinsberg hat meinem Mitarbeiter, der dort einen Besuch gemacht hat, gesagt, das ist keine psychische Störung, das ist Dämonisierung. Das hat dieser katholische Professor zugegeben. Hier handelt es sich echt um Dämonie. Also nur soweit diese Geschichte. Aber darum geht es, geht uns ja jetzt nicht um Dämonie. Es geht uns ja jetzt um diese unsichtbare Wirklichkeit, die real ist. Damit können wir rechnen. Und in dem Augenblick, wo wir im Gebet sind, in dem Augenblick, wo wir ganz bewusst in die Gegenwart Gottes treten und beten, müssen wir damit rechnen, dass diese Dimension in Action ist, dass sie in Aktion ist. Natürlich nicht, wenn sie ihren Füllhalter verloren haben, dann werden keine Dämonen jetzt aufgeregt sein. Wenn sie also um irgendwelche Lappalien beten, da gibt es keine Kämpfe, sondern wenn sie um Erweckung beten, wenn sie um Rettung von Menschen beten, wenn es wirklich darum geht, das Reich des Bösen zu plündern, einzubrechen, in diesen Raum Satans und Menschen zu erretten, wenn sie darum beten, dass ihre Gemeinde endlich aufwacht aus dem Tiefschlaf und wirklich ein neues Leben kommt. Wenn sie also um diese Dinge bitten, die dem Feind gefährlich werden können, da wird er eingreifen. Es gibt ja eine, bitteschön. Aus der Außenmission wird sowas auch öfter erzählt. Ja. Ich habe also jetzt eine Geschichte in Erinnerung, da wurde neulich berichtet, dass eine Missionarsfamilie in Gefahr war. Und die Leute wurden, obwohl sie wussten, dass sie angegriffen werden sollten, nicht verletzt und beschädigt. Und später stellte sich heraus, dass sich zu Hause 13 Leute ins Gebet gestellt haben. Mhm. Und 13 Engel standen um dieses Haus herum. Das haben sie später von denen erfahren, die ihnen Böses antun wollten. Ah ja, das ist interessant. Es gibt da sehr, sehr interessante Berichte, die ich persönlich auch schon gehört habe. Ist Ihre Frage beantwortet? Ja, nee, die sind bei mir nicht zu erwerben. Kassetten gibt es bei mir eigentlich nicht, ja. Darüber hatte ich aber von der Kassette. Ja, das ist gut, die können Sie überspielen und dann können Sie es weitergeben, aber ich verkaufe keine oder die Kassetten werden von Evangelisationen aufgenommen und dann im Rahmen einer Evangelisation angeboten, aber ich habe sie nicht zu Hause. Ja. Nur der Nachmittag wird aufgenommen. Also, bitte. Ja. Ja, also ich denke, dass es diese eigenartigen Dinge gibt, obwohl sie nicht, sagen wir, an der Tagesordnung sind. Und ich möchte Sie bitten, verlassen Sie sich nicht auf solche Eingebungen. Ja, das wäre schon wieder unnüchtern. Nicht, dass Sie da ständig hören, kommt jetzt irgendwie ein Name ins Gedächtnis. Also da bin ich viel zu nüchtern. Ich glaube, wenn der Heilige Geist will, dass ich für jemanden bete, dann macht er mir das deutlich und da muss ich mich gar nicht drauf einstellen. Ich bin einfach offen für das Reden Gottes, aber ich bete und das ist wohl das Entscheidende. Ich möchte noch eine Erfahrung berichten, dann kommen wir zu zwei biblischen Texten. Eine Erfahrung auch aus meiner frühen Zeit der Evangelisation. Wir haben eine Evangelisation geplant in einem Ort, in dem es noch keine Freikirche gab. Und wir wollten an diesem Ort eine Freikirche gründen, weil es gab nur eine katholische Kirche und es gab eine evangelische Kirche mit ungläubigen Pfarrern. Und wir haben gedacht, bei zwei Supermärkten fehlt also ein schöner Tante-Emma-Laden. Und darum eine Freikirche mitten in einem Gebiet, wo es also nur Landeskirche gab. Und da haben wir eine Strategie entwickelt. Und zwar, wir haben gesagt, wir werden eine Woche als Team an diesem Ort sein und nur beten. Eine Woche Gebet. Wir werden 14 Tage evangelisieren. Wir haben die größte Halle des Ortes gemietet, obwohl wir gar keine Gemeinde dort hatten. 14 Tage, wir werden 8 Tage die Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, schulen und werden Hauskreise an diesem Ort gründen. Kleine Hauskirchen gründen. Und ich hatte ein Team aus einer Bibelschule, beinahe ein internationales Team, ein Kanadier war dabei, 2 aus Kasachstan waren dabei, junge Bibelschüler. Und es war sehr schön, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Wir hatten, wie gesagt, viel Zeit zunächst einmal zum Gebet. Wir haben kleine Gebetsteams gebildet, wir haben eine Gebetsnacht gehabt, wir haben ein Gebet rund um die Uhr organisiert, wo ein christlicher Hauskreis am Ort sich mit einschaltete. Wir sind durch die Straßen gegangen, um zu beten, auch an signifikanten Orten wie der Stadtkirche oder am Rathaus. Wir haben also viele Gelegenheiten benutzt, um zu beten. Und dabei hatten wir also ein eigenartiges Erlebnis. Ich wohnte in einem Haus unten im Parterre. Im ersten Stock wohnte mein Mitarbeiter. Und nachts um 1 ungefähr wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Ich war plötzlich hellwach und hatte ein unheimliches Gefühl. Vielleicht kennen Sie das. Ein Gefühl, man den Eindruck hat, der Raum ist besetzt. Da sind irgendwelche Finsternismächte, die jetzt bedrohen. Ich habe gebetet, dass die Angst wich nicht, eine Gänsehaut auf dem Rücken. Ich habe dann das Licht eingeschaltet, das ist eine Hilfe, wenn es hell ist. Ich habe bei Licht weiter gebetet, aber die eigenartige Angst wich nicht von mir. Und ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter aufzuwecken, um mit ihm zu beten. Ich ging die Treppen nach oben, ich ging durch den Flur. Ich wollte gerade die Tür öffnen, da ging die Tür auf. Von selber nicht, sondern mein Mitarbeiter stand im Schlafanzug in der Tür. Ich sagte, gut, dass du wach bist. Er guckte mich an und sagte, gut, dass du wach bist. Ich sage, warum? Er sagt, also ich weiß nicht, es ist ganz eigenartig. Vor 10 Minuten ungefähr bin ich aufgewacht, hellwach. Mir ist es ganz unheimlich. Ich glaube, mein Zimmer ist voller Dämonen. Ich habe gebetet und geboten, das ging einfach nicht weg. Ich sage seltsam, bei mir genau das Gleiche unten. Den gleichen Eindruck. Und da haben wir in dieser Nacht miteinander erlebt, wie real diese Mächte sind. Sie fühlten sich verständlicherweise angegriffen. Sie wussten, sie ahnden etwas, dass jetzt etwas auf sie zukommt in den nächsten Wochen. Und sie haben uns in dieser Nacht kalt machen wollen. Also kalt machen heißt nicht, dass sie uns killen wollten, aber dass sie uns einfach Anfechtungen lahmlegen und so weiter. Wir haben sicher eine Stunde gebetet, das weiß ich heute nicht mehr genau, bis wir den Eindruck hatten, jetzt ist Freiheit. Und diese Freiheit haben wir in den nächsten Tagen erlebt bei Gebetsgemeinschaften. Und wir haben an diesem Ort ganz große Wunder erlebt. Wir haben erlebt, dass bei dieser Evangelisation nicht nur ungefähr 80 Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir haben erlebt, dass bei dieser Evangelisation eine Frau zum Glauben kam, die als Gouverneurin für transzendentale Meditation über ganz Deutschland von dem Yogi Maharishi eingesetzt war. Die hatte eine ganz persönliche Beziehung zu diesem dämonisierten Inder, der sein Zentrum damals in Winterthur hatte. Und sie flog mit ihm gelegentlich mit seinem Düsenjet ins Himalaya-Gebiet, um dort mit ihm gemeinsam zu meditieren. Und diese Frau kam zum Glauben und hat sich von allem losgesagt, hat alle Brücken abgebrochen, ist heute eine Mitarbeiterin in einer unserer Gemeinden in der Nähe von Aalen. Da hat Gott eingegriffen und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, warum diese Mächte nervös wurden, warum sie uns lahmlegen wollten. Und ich habe gemerkt, wie real diese Finsternismächte sind. Wenn wir beten, sind sie im Einsatz. Es gibt ja ein Buch, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel von G.S. Lewis. Und er hat einen Satz geschrieben, der Screwtape, das ist der ein etwas höher gestellter Dämon, hat einen Unterteufel einen Ratschlag gegeben. Er hat gesagt, wenn auf dieser Erde Menschen anfangen, wirklich zu beten, dann musst du unter allen Umständen eingreifen. Denn Gebet ist für unsere Sache tödlich. Gebet ist für unsere Sache tödlich. Das ist in der Tat so. Gebet ist für die Sache des Feindes tödlich. Wir haben das in diesem Jahr in einer Evangelisation in Zeitz erlebt, wie Gebet wirken kann, wie Mächte Gottes, wie Engelmächte durch Gebet im Einsatz sind, wenn wir zu ihm flehen. Es war am 6. oder 7. Abend, ich hatte gerade zur Entscheidung nach vorne aufgerufen und Menschen standen vor mir, mit denen ich ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus sprechen wollte. In diesem Augenblick ein ungeheures Schreien am Eingang des Zeltes, ein Gebrüll, junge Leute stürmen herein, reißen ihre Fäuste hoch, verfluchen uns, es waren Linksradikale. Ein älterer Mann, der ihnen im Weg stand, wurde einfach zu Boden geschleudert, der lag im Dreck, er musste aufgehoben werden. Junge Leute aus dem Jugendkreisen sind ihnen entgegengekommen, diesen jungen Linksradikalen, aber es war absolut keine Möglichkeit, mit diesen Typen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann etwas getan, was ich sonst auch noch nie getan habe. Wir haben spontan diesen Anbetungschorus gesungen, Majestät, herrliche Majestät. Und während sie hinten die Hände hochrissen und uns verfluchten, haben in diesem Zelt 400 Menschen die Hände hochgehoben. Ich liebe das sonst nicht unbedingt, so als Dokumentation. Aber sie haben ergriffen, die Hände hochgehoben und wir haben diesen Chorus vielleicht 10-mal gesungen. Und ich habe in meinem Herzen gebetet, nachdem ich vorne die Leitung dem Gemeindepastor übergeben habe, bin ich nach hinten gegangen und ich versuchte, mit diesen jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber es war so obszön. Es war so sauig, was sie sich leisteten, bis dahin, dass einer seine Hosen runterzog und uns seinen nackten Po zeigte, auch den Frauen, die im Zelt waren, dass absolut kein Weg zu ihnen gefunden werden konnte. Wir waren froh, als sie abrauschten mit ihrem Auto. Und wir hatten an diesem Abend ein Nachtkino geplant im Zelt und das habe ich abgeblasen, weil ich Angst hatte, sie kämen wieder und es würde dann wirklich Tumult geben bei nur jungen Leuten im Zelt. Und wir haben anstatt dieses Nachtkinos eine Gebetsnacht anberaumt. Und so saßen wir, eine kleine Gruppe, 20 Leute im Rund vorne und beteten miteinander für diese jungen Menschen. Wir haben den Sieg Jesu ausgerufen und es war ganz eigenartig. Ich bekam den Auftrag von Gott in meinem Herzen, diesen jungen Leuten die Vergebung im Namen Jesu zuzusprechen. Sie waren ja nicht hier, aber ich bekam den Auftrag, das auszusprechen. Vater, wir möchten diesen jungen Leuten jetzt vergeben. Alles, was sie angestellt haben. Und ich hatte dieses Gebet kaum beendet. Plötzlich ging die Zeltwand vorne wieder auf und die gleichen jungen Leute kamen herein. Aber eigenartigerweise waren sie total verwandelt. Keiner schrie. Sie kamen auf uns zu und entschuldigten sich. Und wir konnten uns plötzlich zusammensetzen und konnten mit ihnen sprechen, mit ihnen beten. Einer hat uns seine Adresse gegeben. Es war eine so radikale Veränderung, dass der Pfarrer des Ortes, ein evangelischer Pfarrer, zu mir sagte, Bruder Vogel, seit heute Nacht glaube ich wieder an Wunder. Ich glaube an Wunder. Diese Veränderung kann ich nur darauf zurückführen, dass wir beteten und Engel eingegriffen haben und diese Veränderung bewirkt haben. ein Eingreifen von Engelmächten in dieses dämonische Szenario, das wir an diesem Abend erlebten. Ich habe einige biblische Belege, die ich Ihnen kurz mitteilen möchte. Das erste, was Sie, ich denke, gut kennen, ist ein Beleg aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 10. In Daniel 10, 8, 9 und 10 wird uns berichtet, dass Daniel fastete, dass er betete. 21 Tage lang betete er. Zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang, Vers 2, Vers Kapitel 10. Ich aß keine leckeren Speisen, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und so weiter und so weiter. Er betete. Und die Bibel berichtet uns, dass nach 21 Tagen ein Engelbote ihm begegnete. Und dieser Engelbote sich zuallererst entschuldigte bei ihm. Er entschuldigte sich, dass er ihn so lange sitzen ließ. Und bei dieser Entschuldigung sagte der Engel Folgendes. Er sagte, von dem Augenblick an, als du betetest, wurde dein Gebet erhört. Und Gott hat mich zu dir gesandt. Aber der Dämonenfürst aus Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Mit ihm musste ich kämpfen, bis der Engel Michael mich ablöste. Und darum bin ich jetzt zu dir gekommen. Und wenn ich dieses Gespräch beendet habe, dann muss ich hin, um mit dem Dämonenfürsten aus Griechenland zu kämpfen. Seltsame Dinge. Das heißt, wir können vielleicht folgendes Modell einmal hier zeigen. Wenn Sie hier den Beter haben, wenn Sie oben Gott haben, der Thron Gottes, dort wo Gebete erhört werden, dann kann eigentlich nur das Gebet nach oben gestoppt werden durch Sünde. Sünde kann unser Gebet zurückhalten, dass es nicht in die Dimension Gottes kommt. Und das habe ich hier so ein bisschen deutlich gemacht. Also unsere Gebete kommen normalerweise, wenn sie echt sind und wenn wir ein sauberes Herz haben, kommt normalerweise unser Gebet sofort am Thron Gottes an und Gott antwortet. Gott sendet Engel. Gott löst Bewegung aus. Aber diese Engel können nun in einem Luftbereich, den wir vielleicht die vierte Dimension nennen können, denn Gott ist in der Überdimension und die Mächte der Finsternis sind in Dimensionenbereichen. Diese Gebete oder Engel, die gesendet werden, können aufgehalten werden von Mächten der Finsternis. Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Die Welt ist nicht unter der Regie Gottes. Sie läuft unter der Regie des Teufels, sagt die Bibel. Die Bibel nennt Satan den Gott dieser Welt. 2. Korinther 4, Vers 6. Sie sagt, der Gott dieses, eigentlich dieses Äons, heißt es im Grundtext. Aionos. Äon ist ein Zeitabschnitt. Der Gott dieses Zeitabschnitts, in dem wir jetzt leben, vom Sündenfall bis zur Entrückung, der Gott dieses Zeitabschnitts, sagt die Bibel, hat den Sinn der Menschen verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes, welches ist in Jesus Christus. Also, weil diese Welt unter der Regie des Satan steht, er ist der Gott dieses Äons und dieses Planeten, auf dem wir uns im Moment befinden, dieses Killerplaneten Erde, wo der Mensch sich ganz bewusst von Gott distanziert hat, darum können nicht Engel einfach einbrechen in diesen Raum. Es ist ja satanischer Raum. Es ist sein Hoheitsgebiet. Engel haben normalerweise kein Recht, einfach in dieses Hoheitsgebiet einzubrechen. Sie können das nicht. Es gibt auch im Himmel Gesetzmäßigkeiten, die von Gott her nicht verletzt werden. Aber wenn auf dieser Erde eine Empfangsstation ist, wenn auf dieser Erde Menschen beten, die wirklich Kinder Gottes sind, dann sind sie zwar, die Kinder Gottes, sind zwar in diesem Hoheitsgebiet des Bösen, aber sie sind eine Insel Gottes. Also Kinder Gottes gehören nicht juristisch zum Hoheitsgebiet des Bösen. Sie sind in sich eine Insel des Himmels. Und darum können Engel nicht einfach irgendwo eingreifen, das können sie nicht. Aber sie können über uns, wenn wir beten, können sie zu uns kommen, weil wir in diesem Raum, in dem wir leben, nicht mehr unter der Hoheit des Bösen, Satan, stehen. Und darum wurde der Engel zwar aufgehalten, er wurde zwar in einen Kampf hinein verwickelt, aber am Ende hat der Beter gesiegt. Nur, er hat gesiegt, weil er betete. Stellen Sie sich vor, er hätte nach 20 Tagen aufgehört zu beten. Was wäre passiert? Der Engel hätte umkehren müssen, weil die Antenne eingezogen war. Das heißt, die Landestation, wenn Sie es mal so wollen,